Zeltner verbunden. Herr Zeltner, haben sich Ihre Erwartungen an die Rede von Ayatollah Ali Khamenei heute erfüllt? Das kommt drauf an, wie Sie es sehen. Auf der einen Seite gab es ja Hoffnung, dass er noch einen Kompromiss anstreben würde. Aber sein Auftritt hat gezeigt, dass er eine unnachgiebige Haltung vertritt. Er unterstützt den Präsidenten. Er hat ihn zwar nie bei Namen genannt, aber das ist ganz deutlich geworden. Er hat die Wahl als sehr positiv dargestellt. Er hat nicht von Wahlbetrug gesprochen. Er hat gesagt, 11 Millionen Stimmen können ja nicht gefälscht sein. Und dann das Entscheidende, er hat gesagt, es darf nicht mehr demonstriert werden. Und damit ist der Weg für die Opposition erst einmal geschlossen. Was wird morgen passieren? Für morgen waren ja Demonstrationen angekündigt. Das weiß zurzeit niemand. Die Opposition hat überhaupt noch nicht reagiert. Es ist ja ein Beschwerdeverfahren eingeleitet worden beim Wächterrat, der letztlich über die Wahlen entscheiden muss. Aber niemand erwartet hier, dass dieser Wächterrat die Wahlen jetzt wiederholen lässt. Und der Demonstrationsantrag, also der Antrag bei der Provinzverwaltung Teheran, dass demonstriert werden darf, ist nicht genehmigt worden. Das heißt also, morgen darf normalerweise nichts passieren und von dem Treffen mit dem Wächterrat erwartet hier eigentlich niemand eine Änderung. Die Pasdaran sollen gestern schon in Teheran aufgetaucht sein, auf den Straßen. Ist es richtig nach Ihren Informationen und interpretieren Sie das als Warnung? Es gibt ja eine schleichende Militarisierung der Gesellschaft. Die ist seit langer Zeit zu beobachten. Und viele haben gesagt, dieser Akt der Wahl wird einen Umschlag bringen. Und wenn morgen demonstriert werden sollte, daran haben auch Revolutionswächter keinen Zweifel gelassen, dann wird man auftreten. Der Chef der Revolutionsgarden hat gesagt, wir werden hier eine bunte Revolution, also wie in Georgien oder wie in der Ukraine, verhindern wissen. Und es gibt Berichte, dass Garden aus dem Süden des Landes an die Grenze von Teheran gebracht worden sind. Aber es gibt auch hier genug in den Kasernen. Also von da aus muss man davon ausgehen, dass hier morgen eine deutliche Militarisierung des Stadtbildes stattfindet. Bisher, also seit der Islamischen Revolution, hat man Iran als Theokratie betrachtet. Müsste man inzwischen nicht eher von einer Militärdiktatur sprechen, Herr Tilgner? Das ist die Frage, die sich natürlich viele Iraner stellen. Es gibt ja ein Gerücht, dass es in der Nacht der Wahl einen Putsch gegeben hat. Darüber spricht man nicht, das behaupten einige Leute. Mir Hussein Mousavi hat gesagt, ich bin der eigentliche Gewinner und man hat das Ergebnis gedreht. Und Ahmadinejad ist derjenige, der jetzt offiziell gewonnen hat, obwohl er die Wahl stimmenmäßig verloren hatte. Das ist ein Indiz dafür, wenn das stimmen sollte, dass mit militärischen Mitteln hier doch seine Macht gestützt wird. Und eines war ja auffällig, 6 Stunden lang wurde die Bekanntgabe des Wahlergebnisses hinausgezögert. Und dann am Samstag vergangener Woche, nachmittags um 4, hat Ali Khamenei, der Revolutionsführer, gesagt, jawohl, herzlichen Glückwunsch, Herr Ahmadinejad, Sie haben die Wahl gewonnen. Und dann lief die Verkündigung des Wahlergebnisses, obwohl es in sich relativ unstimmig war. Noch ganz kurz, viele ausländische Journalisten müssen den Iran heute verlassen bis Mitternacht, weil die Visa nicht verlängert werden. Wie sehen Ihre Arbeitsbedingungen aus, Herr Tilgner? Die Arbeitsbedingungen werden immer schwieriger. Das Internet ist langsam, die Telefonverbindungen sind nicht einfach. Die ausländischen Fernsehkanäle sind kaum zu empfangen. Aber das, was ja bereits vor 2 Tagen erfolgt ist, ist die Ankündigung, dass man keine Demonstrationen mehr filmen darf. Das heißt, die Arbeitsmöglichkeiten sind schlecht und die Bewegungsfreiheit, was den Einsatz der Kamera angeht, ist eingeschränkt. Die Arbeitsgenehmigung für Teheran ist widerrufen. Man muss jetzt einzelne Sachen jeweils beantragen. Also es wird eng, das muss man sagen. Und bisher konnte man doch durch die ein oder anderen Hilfsmittel Informationen sammeln, aber es wird von Stunde zu Stunde schwieriger. Ulrich Tilgner, live aus Teheran.